Ja, hallo und herzlich willkommen beim E-Government Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und mein Co-Moderator Dirk Arendt ist auch mit an Bord und wir haben uns heute noch zwei Gäste eingeladen und wollen über die KI in der öffentlichen Verwaltung sprechen. Erstmal hallo Dirk. Hallo Thorsten. Wie geht's? Hallo, liebe Gäste. Ja? Ja, ganz gut. Ganz gut. Wie Homeoffice, ne? Homeoffice, genau. Da haben wir alle. Dann möchte ich als erstes mal anfangen mit Tabea. Hallo Tabea, wer bist du? Hallo Thorsten. Ja, erstmal danke für die Einladung. Schön hier zu sein bei euch. Ich bin Wirtschaftsinformatikerin, habe meine Masterarbeit über digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung geschrieben, arbeite in der Großstadt, entwickle dort Ideen zu Verwaltungsreformen. Und momentan mache ich gerade eine Weiterbildung zur Chief Digital Officer. Oh, da hatten wir auch schon ein gutes Thema drüber zu CDO. Ja, schön, dass du da bist, Tabea. Aber du bist nicht alleine gekommen, du hast Christian mitgebracht. Hallo Christian. Christian, stell dich doch mal kurz vor. Ja, hallo in die Runde. Ich bin Christian und ich bin tatsächlich seit mittlerweile 20 Jahren kommunaler Praktiker auf kommunaler Ebene und betreue verschiedene Prozessoptimierungsprojekte, versuche den Leuten näher zu bringen, wie sie strukturiert arbeiten können und wie sie natürlich auch systematisch quasi künstliche Technologien einsetzen, um gewinnbringend dann mehr Output aus ihren Leistungen zu bringen. Und ich darf als zweiten Hut auch noch eine Professur im Fernstudium begleiten zum Public Management, wo wir auch verschiedene Themen zu smarten Städten und zu künstlichen neuartigen Technologien mit Verwaltungstechnik begleiten. Ja, hallo Christian, schön, dass du da bist. Kurzer Disclaimer noch, Christian und ich, wir kennen uns schon seit ein paar Jährchen aus dem beruflichen Umfeld. Nur das, um das hier noch kurz einzuordnen. Ja, wir wollen heute über KI in der öffentlichen Verwaltung sprechen und da seid ihr beiden eigentlich genau die Richtigen, weil ihr habt da so ein Büchlein geschrieben. Unter anderem. Ich muss dazu einräumen, die Tabea hat es geschrieben. Ich durfte einen kleinen Beitrag dazu leisten aus kommunaler Sicht, ja, weil die Kommunen ja auch sich etwas zurückhalten immer bei diesem Thema. Deswegen war es mir wichtig, da auch einen kleinen Beitrag zu liefern. Aber die Tabea hat mit ihrem Co-Autor das natürlich verfasst. Immerhin stehst du auf dem Cover, also so wenig kannst du nicht beigetragen haben. Aber Tabea, vielleicht magst du was erzählen. Das heißt künstliche Intelligenz in der Smart City und für die Smart City. Entschuldigung. Ja, genau. Also ich habe mit Götz Volkenland zusammen das Buch geschrieben und wir haben die Gastautoren ganz gerne beteiligt, unter anderem Christian, um Praxisbeiträge zu liefern zu unserem Buch, wobei unser Buch an sich eigentlich schon ziemlich praktisch angelegt ist. Also alles für die Kommune, für den Einstieg in die künstliche Intelligenz sozusagen. Bewusst auf dem Basisniveau gehalten, so dass es jeder verstehen soll. Hoffentlich ist das auch so. Fangen wir doch einfach mal mit der allereinfachsten Frage an. KI und öffentliche Verwaltung, funktioniert das? Kann. Funktioniert das teilweise schon. Vielleicht mal einen Schritt zurück. Sag doch mal, was ist denn eigentlich dieses KI? Dieses KI da? Ja. Naja, KI haben wir ja schon überall um uns rum. Ne? Wenn wir jetzt mal von der öffentlichen Verwaltung absehen, haben wir es überall. Deswegen heißt unser Podcast der eGov-Podcast und wir versuchen neue Themen an die Verwaltung heranzubringen. Genau. Könnt ihr dieses KI so ein bisschen erklären? Also künstliche Intelligenz an sich braucht man, glaube ich, so nicht erklären. Ich finde künstliche Intelligenz für die Verwaltung ganz interessant. Also welchen Mehrwert es bringen kann. Oder willst du künstliche Intelligenz wirklich erklärt bekommen? Nein, aber so dieses Spiel, was du eben hattest, KI in der Verwaltung, klingt ja so ein bisschen, als wenn es sich eigentlich beißt, aber habt ihr mehr Erfahrung? Also du meinst, wir haben so viele natürliche Intelligenz, wir brauchen keine künstliche. Ja, das auch. Aber künstliche Intelligenz, wenn ich daran denke, denke ich als allererstes mal daran, ich habe riesen Datenbestände und ich spreche mit Siri und Siri ist für mich eine künstliche Intelligenz oder Alexa oder Google, wie auch immer, daran denke ich als allererstes, wenn ich an KI denke. Wie kriegt man denn das in Zusammenhang mit der öffentlichen Verwaltung? Weil Verwaltung ist ja verwalten, also konservieren von Dingen. Wenn du jetzt schon gerade von digitalen Assistenten anfängst, ich meine, Chatbots gibt es ja schon auf einigen Webseiten von Kommunen. Also das wäre ja mal so das adäquate Pendant für den Anfänger, in der Basisversion sozusagen. Chatbots benutzen ja die meisten jedenfalls auch schon KI. gibt auch regelbasierte, aber ja, also das ist ja schon mal so ein Anfang. Und das haben wir ja in unserem Buch auch in dem ersten Kapitel beschrieben, wie man vorangehen kann an so ein Chatbot zum Beispiel. Und dann kannst du natürlich, also in der Bilderkennung zum Beispiel, ergeben sich relativ viele Möglichkeiten. Also wir sehen ja jetzt, ne, Digital Twin, die Gesamtaufnahme der Stadt oder sogar auch von den ganzen Regionen, die dann dazu führen können, dass man eben weniger Begehungen machen muss, was ja jetzt gerade in der Zeit der Pandemie relativ günstig ist, wenn man nicht wegen jeder Sache rausgehen muss und irgendwas nachvollziehen, sondern man schaut halt am PC und schaut sich den Digital Twin an und sieht gleich, ja, da kann es keine Parkbuchs geben oder da ist der Bullideckel irgendwie, den können wir dahin versetzen oder solche Sachen. Und in der Bilderkennung, glaube ich, gibt es relativ viele Möglichkeiten, die man da schon umsetzen kann. Ich habe jetzt gerade gesehen, es gibt eine neue App, mit der kann man zum Beispiel Schilder verschieben. Das ist Augmented Reality mit so einer ganz kleinen KI-Komponente dabei. Und wenn du zum Beispiel umziehst, ne, musst du ja Schilder beantragen, so, ne, Halteverbot und so. Und da kannst du ganz bequem, lädst du dir die App runter, mit dem Finger verschiebst du die Schilder auf die richtige Position. Das wird direkt an die Stadtverwaltung weitergeleitet und der Sachbearbeiter kann gleich damit arbeiten. Aber das ist ja erstmal per se keine KI. Das ist ja quasi nur ein anderes Eingabemedium oder andere UI. Es ist ein Stück weit, es ist schon KI, ja. Es ist in dem Fall KI, indem du diese quasi Pylonen abgebildet bekommst, also du hast ein Bild, ne? Das mit Augmented Reality quasi die Schilder auf deine Straße drauf projiziert und du kannst den mit zwei Fingern verschieben. Also ich habe, weil du gerade von Bilderkennung sprichst, ihr habt ja im Buch auch diese eine App behandelt, die Schlaglöcher erkennt. Also ich habe die live in der Vorführung gesehen. Also da ist ja in einem Auto vorne nur ein Smartphone eingebaut und die Smartphone-Kamera nimmt die Straße auf und erkennt quasi live, wo da Schlaglöcher sind. Also der macht halt über Mustererkennung, findet der ja die Schlaglöcher und kartografiert die quasi. Also man muss nicht die Straße abfilmen und hinterher sitzt noch einer am Rechner und macht dann entsprechende Vermerke, sondern diese Vermerke werden direkt geolokalisiert, direkt über die App, die da mitgeliefert wird, gespeichert. Also das heißt, den Bauhof kann ich dadurch wesentlich günstiger oder wesentlich einfacher koordinieren. Ja, du kannst halt auch verschiedene, also du kannst nicht nur erkennen, da ist jetzt zum Beispiel ein Riss, sondern du kannst halt auch erkennen, wie groß ist der Riss oder gibt es jetzt Formationen von Rissen oder wie tief sind die Löcher ungefähr zumindest. Du kannst erkennen, wo Gullideckel sind. Es ist auch, Datenschutz ist auch gewährleistet, also Personen werden gleich geschwärzt und Fahrzeuge zum Beispiel auch. Also das ist schon ganz gut gemacht. Ja. Wo könnte man sich denn noch KI vorstellen in der öffentlichen Verwaltung? Ihr habt jetzt schon den Chatbot angesprochen. Das ist ja eher so der Kontakt zwischen BürgerInnen und Verwaltung. Da kann ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, weil viele Fragen sind halt standardisiert. Die kann ich wunderbar mit einem Chatbot abfrühstücken. Und wenn die Frage etwas spezieller wird, kann ich es immer noch telefonisch weitervermitteln an den Sachbearbeiter. Wo Beispiel, kannst du dir noch was vorstellen? Ja, man kann es auch, ich finde es auch in der internen Benutzung mal ganz interessant. Also man denkt zum Beispiel, an den Posteingang, ne, den du fast komplett automatisieren kannst, bis hin zum Vorschlag für Antworten auf Standardanfragen. Aber zum Beispiel habe ich jetzt letztens gesehen, eine App, mit der man Sitzungsprotokolle erstellen kann. Ich meine, wie viele Sitzungsprotokolle werden in der öffentlichen Verwaltung gemacht? Ja, also das kann ja echt eine Entlastung sein. Und da nimmst du auch, du nimmst zwei Handys, legst sie ein Stück weit entfernt, damit du so eine Sprechererkennung, also eine Unterscheidung hast. Und dann zeigt dir die App schon den kompletten Text an und unterscheidet zwischen den Sprechern. Und dann kannst du anklicken und dann kriegst du ein Protokoll zusammengestellt. Also das hilft auf jeden Fall schon mal weiter. Ich meine, klar muss man das nochmal durchsehen, aber es ist schon eine große Entlastung, finde ich. Tobias, das klingt so ganz ein bisschen gelangweilt, wenn du so redest. Ja, das ist so, da kommt jemand und redet mit voller Begeisterung darüber. Ja, so Schlaglöcher und so. Was sind denn, vielleicht an euch beide, um Christian auch mal mit einzubeziehen, was sind denn so die Szenarien, wo ihr sagt, hey, wow, da geht richtig die Post ab bei KI in der Verwaltung? Was sind so die Prozesse oder die Fachverfahren, wo richtig Möglichkeiten sind? Also für mich ist tatsächlich ja KI etwas, wo wir typischerweise aus vordefinierten Funktionen aus großen Datenmengen, ja, also Unterscheidung Big Data, tatsächlich, wo es tatsächlich ein autonomes System gibt, das mir Entscheidungsvorschläge beispielsweise macht. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass gerade im Bereich zum Beispiel beim Vertragswesen, ja, welche Möglichkeiten von Klauseln, welche auf ein gewisses Szenario, wo ich einen Vertrag schließe als Kommune oder zum Beispiel auch im Einkauf, ja, von großen Beschaffungsvorgängen, komplexe sozusagen Teilgewerke im Baubereich zum Beispiel, ja, kann mir die KI zum Beispiel vorschlagen, welche Arten von Lastenpflichtenheft sozusagen würde es mir empfehlen. Ja, das heißt, aufgrund von vergangenen Dokumenten oder vorhandenen Verhaltensweise, die zum Beispiel die Juristen bisher sozusagen in der Kommune zum Beispiel voran empfohlen haben, kann es natürlich aus der Vergangenheit her verschiedene Dokumente filtern, scannen sozusagen, Entscheidungen ableiten und die für die Zukunft prognostizieren. Ja. Und das ist ganz bei komplizierten Verfahren sozusagen auch als Prozesskette wirklich von verschiedenen Vorgängen, die autonom zum Beispiel durch eine KI-Anlage sozusagen gewährleistet wird. Jetzt ist immer die Frage natürlich auch, traue ich den automatisch generierten Empfehlungen oder sollte nicht auch der Mensch noch eine Endabnahmemöglichkeit haben? Das ist für mich sehr spannend, aber dementsprechend kann es natürlich auch so sein, zum Beispiel Sitzungsvorlagen selbst autonom zu erstellen. Ja? Also aus verschiedenen vorgegebenen Tagesordnungspunkten kann vielleicht auch schon eine Empfehlung entsprechend politischer Haltungen entstehen, weil der Bot weiß, wie in der Vergangenheit her zum Beispiel, welche Fraktion wie abgestimmt hat. Ja? Und da kann es vorprognostizieren, wie zum Beispiel ein Beschluss aussehen könnte. Und dann geht es darum zu schauen, sind da alle Aspekte berücksichtigt, ja oder nein. Das sind für mich so spannende Sachen, die im Alltag auch wirklich sehr viel entlasten würden, um da eben so eine Art rote Linie reinzubekommen, eben ein Muster sozusagen erkennen zu lassen aus den verschiedenen historischen Dokumenten. Aber ist da nicht die Gefahr, dass man sich dann zu sehr auf genau solche Vorschläge einlässt, dass man die quasi dann als Gesetz oder gesagt benutzt? Also ich kann mir das schon vorstellen. Also ich habe lassen eine KI die verschiedensten Sitzungsprotokolle durchgehen und es kommt ein ähnliches Thema auf, gerade bei Stadt- und Gemeinderäten passiert so sehr öfter und dann weiß ich schon, welche Fraktion wie abstimmt und dann hält sich die Fraktion dran, weil haben sie ja schon immer so gemacht. Bringt uns das nicht irgendwie oder nimmt uns das nicht Vielfalt? Nimmt uns nicht das nicht die Möglichkeit, dass die Fraktionen jetzt dann doch mal anders abstimmen, weil vielleicht der Baum an der Stelle, wo er gefällt werden sollte, eigentlich stehen bleiben sollte, was schöner ist? Ja, definitiv. Also den politischen Meinungsbildungsprozess zu ersetzen durch eine künstliche Maschine würde ich auch aus demokratischen Gründen schwierig empfinden an der Stelle. Aber nichtsdestotrotz ist es ja auch so, dass wir häufig Vier-Augen-Prinzipien hier haben. Ja, ich würde das jetzt nicht absetzen, weil die KI alleine sozusagen den Vorschlag macht, dass ich keine zweite Person mehr sozusagen diese Ergebnisse evaluiere. Aber ich muss natürlich schon klar haben, dass sehr viele komplexe Informationen ja manchmal zu einer Entscheidung münden und dass die quasi natürlich auch transparent und nachvollziehbar durch die KI offengelegt werden können. Ja, wie komme ich zu dieser Entscheidung? Wo sich der Mensch manchmal schwierig tut, warum treffe ich jetzt diese Entscheidung? Ja, diese Bauchentscheidungen sind öfters mal schwierig nachzuvollziehen oder weil es Erfahrung ist oder so, ja. Und die KI sammelt halt schön transparent, wie sie auch zum Beispiel zu einer gewissen Entscheidung kommt. Das kann man ja offenlegen, wie die Parameter sozusagen quasi zu dieser Entscheidung gemündet haben. Und das finde ich schon einen Mehrwert, dass ich dann weiß, strukturiert aufgrund von verschiedensten Unterlagen, von verschiedenen Zusammenkünften, wäre eigentlich das eine logische Folge, wie es antrainiert wurde. Ja. Aber da kommt man sicher auch noch dahin zum Thema, ich kann natürlich auch das Antrainieren von Maschinen manipulieren oder einseitig sozusagen bespielen, weil natürlich der Bot nur so gut ist, wie derjenige, der ihn trainiert oder der ihn Vorlagen liefert und der verschiedene Erkennungsmuster auch quasi als gültig erkennt. Ja. Das ist auch eine menschliche Komponente in jeder Trainingsphase von einer Maschine dabei, muss man wissen. Und das ist auch spannend, dass da natürlich Beeinflussnahme auch denkbar ist. Ja, das sollte man immer bedenken. Wisst ihr, wo ich mir KI in der öffentlichen Verwaltung sehr, sehr gut vorstellen kann? In der Ausbildung. Und zwar in der Ausbildung der neuen Sachbearbeiter. Also, wenn ich, Christian, vielleicht hast du da tatsächlich Erfahrung, du kommst in einen neuen Bereich und kriegst da mehrere verschiedene Anträge auf den Tisch und die sollst du bearbeiten. Ja, die kann man alle wunderbar bearbeiten. Es gibt ja Gesetze für, aber es gibt immer Handlungsspielräume oder fast immer Handlungsspielräume. Und wenn ich hier eine KI quasi dem Lernenden zur Seite stelle, der dann natürlich aus dem Wissen und den Erfahrungen der früheren Entscheidungen profitiert, der kriegt dann vielleicht einen Vorschlag gemacht. Guck mal, die letzten 50 wurden so entschieden, die letzten 90 wurden so entschieden, Tendenz geht eher in diese Richtung. Da kann ich mir KI ziemlich gut vorstellen. Ja, wir haben demnächst einen Artikel in der Kommune 21 über das Thema digitale Assistenz. Ne? Die kannst du zum einen in der Ausbildung benutzen, kannst du aber auch zum Beispiel zur Einarbeitung von Mitarbeitern ganz gut benutzen. Ne? So wie als zusätzlicher Mensch, der quasi hinter dir steht und den du um Hilfe fragen kannst. Ne? So, ich habe jetzt das und das Problem. Hast du schon mal was vorrätig sozusagen? Ja, dafür ist es sicher gut geeignet. Aber Christian, du wolltest mal sagen. Ja, ich wollte kurz die Unterscheidung machen. Also ich brauche eigentlich keine KI, wenn ich eine gebundene Entscheidung habe. Ja. Also ich habe ja sehr häufig zum Beispiel im Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrswesen oder so, da habe ich ja zwingend gebundene Entscheidungen, wo ich sage, da gibt es nur eine logische Schlussfolgerung. Ja. Tatbestand wird festgestellt, Rechtsfolge ist automatisch sozusagen da. Da ist eigentlich das Thema RPA interessant, ja, Robotic Process Automation, indem ich sage, ich kann voreingestellte Entscheidungsszenarien quasi schon antrainieren. In dem Bereich. Da kann ich auch tatsächlich sagen, da kann mir 24/7 ja ein elektronischer Sachbearbeiter auch verschiedene Bescheide erstellen, in virtuelle Postkörbe ablegen, ja, in verschiedene Basiskonten und so weiter und automatisch quasi weitere Fälle auch vor Ort, die er gemeldet bekommt, zum Beispiel von vor Ort Besichtigungen weiterverarbeiten und wieder in Bescheide ummünzen. Ja. Da brauchen wir eigentlich faktisch keinen Sachbearbeiter an der Stelle mehr, das ist heutzutage schon automatisierbar. Wenn wir KI sprechen, dann sind wir immer im Bereich, wo komplexe Themenstellungen haben. Du sprichst das Ermessen an. Ja. Ermessensausübung sozusagen muss ja auch immer im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten sein. Da ist immer quasi die Heranziehung von unterschiedlichen Fällen einzuordnen. Da brauche ich immer etwas, was ich antrainieren kann, wo ich dann sage, ich muss die Fallsituation individuell abklären. Und das ist was, glaube ich, in der Ausbildung sehr wichtig ist, dass man entscheiden kann, bin ich jetzt im Rahmen des Ermessens unterwegs, ja, überschreite ich mein Ermessen, nutze ich es nicht aus, ja, also sage ich da, das ist für mich eine gebundene Entscheidung, aber es ist eigentlich ein Ermessen da an der ganzen Stelle. Und dieses Fallszenario, das ist eigentlich das Gold der öffentlichen Verwaltung. Und da lässt sich schon unterscheiden, sozusagen, bin ich dann derjenige, der es noch überprüfen kann, die Maschine? Das muss ich gelernt haben, da muss ich dafür ausgebildet sein, muss ich ein gewisses grundjuristisches Verständnis haben. Oder ist es etwas quasi, wo ich sage, das will ich vielleicht auch am Bot gar nicht zumuten quasi, weil das einfach sehr schwere Thematiken sind, die mit unterschiedlichsten Szenarien nicht wiederkehrend sind. Weil ich habe immer Einzelfallentscheidungen in manchen Rechtsgebieten. Da kann ich nicht auf vorhandenes, antrainiertes Wissen zurückgreifen. Und das macht es auch so schwierig in gerade komplexen rechtlichen Situationen, dass ich immer wieder neue Grundparameter vorfinde, die ich so gar nicht ein zweites Mal wiederfinde. Und da brauche ich definitiv den Menschen, der mir dann kreative Lösungen herleiten kann und gute Fallurteilsschilderungen sozusagen produziert. Hast du ein Beispiel dafür, wo jetzt das, was du eben aufgezählt hast, wo ich nicht auf vorhandene Fälle zurückgreifen kann, wo ich eine Einzelfallentscheidung brauche? Was wäre das zum Beispiel? Zum Beispiel Lizenzkauf von 5G-Lizenzen zum Beispiel, ja, an der ganzen Stelle. Ja, das sind so viele Parameter-Geschichten, wo ich dann sage, also werde ich nicht auf vorhandenes Wissen zurückgreifen können an der ganzen Stelle. Ja, ja, auch im Oder, sozialen Bereich. Sozial, gut, je Fallsituation, aber es gibt schon verwaltungsgerichtliche Entscheidungen, wo ich zum Beispiel sagen muss, ich muss vor Ort eine Kindswohlgefährdung, ja, im Jugendbereich zum Beispiel feststellen. Da muss ich quasi verschiedene, das löst man ja typischerweise über Supervisionslösungen zwischen Fachexperten im pädagogischen Bereich. Da kann ich mir jetzt eine KI schwer vorstellen, die quasi die verschiedenen Emotionstatbestände zum Beispiel zusammenführt und dann eine sinnvolle Empfehlung gibt. Da wird die Falschrate einfach zu hoch sein. Ja. Wobei man auch wissen muss, aktuelle KI-Systeme haben ja bis zu 60-70% Fehlerquote auch noch. Aktuell, ja, ist es ja nicht, dass jetzt der KI-Bot 100% fehlerfrei arbeiten würde. Und dieses Risiko, was das rechtlich bedeutet, muss man auch in Erwägung ziehen. Ja. Also. Wir müssen da, glaube ich, jetzt erstmal mal vielleicht auch einen halben Schritt zurückgehen und mal kurz unterscheiden zwischen Supervised und Unsupervised Learning, also zwischen Fällen. Du hast es ja schon gesagt, Christian, es gibt manche Bereiche, in denen eben der eine Fall in einem von 10.000 mal auftritt, ja. Und den habe ich dann vielleicht, wenn ich Supervised Learning mache und quasi jedem Fall ein Label zuweise, dann habe ich dieses Merkmal da vielleicht gar nicht. Und dann kann die KI natürlich auch nicht richtig entscheiden, weil der Fall vorher nicht gelernt wurde. Ne? Da kann ich mich auf die KI natürlich nicht beziehen. Also für mich hat die KI vor allen Dingen Bedeutung bei großen Datenmengen quasi zum Vorsortieren für den Menschen. Ja? Also ich bin nicht so dafür, dass die letzte Entscheidung von der KI getroffen wird, selbst wenn das rechtlich in manchen Fällen möglich ist. Das ist, da kann ich mich nicht so ganz mit anfreunden. Ich finde, da sollte immer noch mal ein Mensch drüber schauen und der Mensch sollte die letzte Entscheidung treffen. Das hast du, Christian, vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen, von wegen Daten, Bias vielleicht auch oder also irgendwelche Verzerrungen in Datenmengen, ja. Also da kann immer mal was vorkommen, ne? Also das, man kann das nicht hundertprozentig ausschließen, auch wenn man das gerne möchte. Der Bias, der kann in den Daten liegen, der kann im Algorithmus liegen, der kann im Labeling der Daten liegen oder in ganz unterschiedlichen Dingen. Und da ist man nicht ganz vorgefeilt. Na, über den Bias wird ja derzeit sehr, sehr viel diskutiert, was die KI angeht. Also Beispiele, Einstellungsszenario bei, ich glaube, Amazon war das, wo Dunkelhäutige quasi ausgeschlossen wurden. Oder Frauen, Männer eingestellt als Frauen, genau. Weil halt in IT-Berufen zum Beispiel, ja. Weil man einfach die Datenmengen gar nicht hatte. Man kann gar nicht auf vorhandene Datenbestände zurückgreifen, weil einfach zu wenige Damen bislang in IT-Berufen zum Beispiel eingestellt wurden im Verhältnis zu Männern. Deswegen konnte man es nicht immer im selben Verhältnis zum Beispiel antrainieren. Manchmal fehlt es auch aufgrund von faktisch empirischen Daten, die nicht zur Verfügung stehen. Dann kann ich es dem Bot nicht beibringen in gleicher Art und Weise quasi. Dann wird er immer wieder zu einer Seite auch tendieren. Ja, das ist ein Grund, warum man theoretisch nicht immer völlig neutrale Datenbestände überhaupt herbekommt. Und in der Modellierung ist es auch manchmal so, dass es sehr schwierig ist, analoge Daten aufzumodellieren und das eigentlich den Effekt gar nicht bringt. Das heißt, ich habe viel mehr Aufwand, den Bot zu trainieren, damit er einigermaßen mal eines Tages sozusagen eine adäquate Leistung erbringt. Bis dahin habe ich es vielleicht 5 bis 10 Mal schneller sozusagen selber gemacht. Ja. Und das wird immer so bleiben. Da wird der Bot immer ineffektiver bleiben, wie es eigentlich der Mensch macht. Und da macht es auch keinen Sinn, dann KI einzusetzen an der ganzen Stelle, wenn ich schon weiß, das wird nie zu einer zufriedenstellenden oder wirklich neutral bewertbaren Leistung kommen, ja, durch den Bot. Das hört sich alles ein bisschen an wie ganz weite Zukunftsmusik. Oder gibt es tatsächlich schon Anwendungsszenarien, die ihr kennt? Also typischerweise würde ich behaupten, sind große KI-Anwendungen einfach etwas auch von größeren Städten an der Stelle. Ja. Also ich sage jetzt mal, ab einer Größenklasse von, ich sage jetzt mal, 30 bis vielleicht 100.000 Einwohnerkommunen ist mir zum Beispiel nicht bekannt, dass da KI-Experimente oder Einsatzszenarien überhaupt wären. Das muss man auch wissen. Und das macht schon mal ungefähr 40% aller Kommunen aus, ja, wenn wir jetzt gerade im kommunalen Feld unterwegs sind. Sehr häufig geht es dann in diesen Smart City-Bereich rein, wo man KI-Anwendungen misst, wo es wirklich um zum Beispiel sensorgesteuerte Umweltdaten, ja, Feinstaubbelastungen oder um intelligentes Live-Routing durch die Stadt zum Beispiel geht. Ja. Oder wenn es darum geht, um Wartungsteams zum Beispiel an verschiedenen Austrittsstandorten von Kanalleitungen zu führen, ja, wo ich live sozusagen Sensordaten verarbeite quasi und eine automatisch gestützte Entscheidung führe oder so, ja. Das ist eher typischerweise was in großen Szenarien ist. Es hat sicher Berechtigung, auch im Katastrophenschutz zum Beispiel, bei der Feuerwehr kann es verschiedene Einsatzszenarien für KI-Entscheidungen geben. Wo lasse ich welches Team sozusagen zum Beispiel raus? Wo ist es bei der Sperrmüllabholung, ja? Wo sind da sozusagen Live-Daten, die ich dann abgreife, um dann zum Beispiel eine Route zu berechnen, quasi vom Fahrzeug, das Sperrmüll abholt und so weiter. Solche Themen sind da sicher da. Oder eben, wie die Katabia schon gesagt hat, so im virtuellen Raum, Virtual Augmented Reality Bereich, da findet man sicher auch künstliche Entscheidungen. Aber ansonsten würde ich behaupten, sind wir noch sehr stark von Big Data, also von ganz klar, wenn A, dann B Entscheidungssystemen sozusagen geprägt im kommunalen Umfeld. Ja, ich glaube, es fällt uns auch in manchen Anwendungen gar nicht so auf. Also du hast vorhin auch schon Abwasserkanäle, ne, angesprochen, also da zum Beispiel Predictive Maintenance wird schon benutzt, soweit ich weiß. Berlin hat da was im Einsatz. Die haben ja über 9000 Kilometer Abwasserkanäle. Also da ist man wahrscheinlich ganz froh, wenn man das nicht alles immer selbst aufsuchen muss. Also ich glaube, Bilderkennung haben wir ja schon gesagt, ne? Also das, was Thorsten vorhin angesprochen hat, ist ein Produkt, das ist ja schon bei über 80 Städten im Einsatz. Also ich glaube, in Ansätzen schon. Es ist aber, glaube ich, auch ein bisschen ein verzerrtes Bild, weil die KI, also der KI-Anteil im System eben immer nur ein sehr relativ kleiner ist. Und ich glaube, manchmal bemerken wir das gar nicht so richtig. Also wir machen Digitalisierung und da ist schon so ein kleines Stück KI dabei und das ist so mit durchgeflutscht. Aber da wollte ich gleich mal eine Frage stellen. Haben wir denn tatsächlich schon KI im Einsatz oder basiert das alles auf Big Data Analyse, überhaupt auf Datenanalyse? Eine KI, das setzt ja, wie der Name schon sagt, eine Intelligenz voraus, die abstrahieren kann. Und haben wir sowas denn überhaupt schon? Naja, die Frage ist, wie du jetzt den Begriff künstliche Intelligenz definierst, ne? Also gehst du da jetzt von einer echten kognitiven Leistung aus, die dem Menschen gleich ist, dann würde ich sagen, da gibt es diese KI überhaupt noch nicht. Zumindest nicht umfassend. In Teilbereichen gibt es das vielleicht schon. Da sprechen wir dann immer vom Go-Spielen oder vom Schachspielen. Ja? Also ganz spezielle Bereiche, in denen die KI dem Menschen zumindest teilweise schon überlegen ist. Aber umfassend gibt es das sicher überhaupt noch nicht und demnach auch nicht in der Kommune. Ja, vielleicht muss man die künstliche Intelligenz auch in so verschiedene Stufen einteilen, so wie beim autonomen Fahren. Autonomes Fahren, da gibt es ja 5 verschiedene Stufen, wobei die 5. Stufe das tatsächliche autonome Fahren ist, wo dann auch KI zum Einsatz kommt, die dann tatsächlich von A nach B ein Fahrzeug bewegen kann. Vielleicht ist das, was wir jetzt aktuell im Einsatz haben, sowas wie eine KI Stufe 1. Also basierend auf Daten, die aus Erfahrungen stammen und hier einfach Voraussagen machen zu können, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, so sind die Entscheidungen früher gefallen und die Wahrscheinlichkeit, dass die Entscheidung so zu fällen ist, ist so und so hoch. Ja, aber wenn du einen guten Chatbot im Einsatz hast, der vielleicht nicht für die 115 benutzt wird, sondern für einen kleineren Einsatzbereich, für ein bestimmtes Amt oder so, und machst den richtig gut, dann hast du da Natural Language Processing schon mit dabei und dann hast du wahrscheinlich auch irgendwie entweder semantische Netze oder irgendwie ist da schon KI mit drin. Also das ist schon da. Ich denke, es gibt schon regelbasierte Chatbots, die erkennt man ja meistens dann daran, dass man da so Patches präsentiert bekommt, also nur Eingabefelder und die dann auch als Ausgabefelder wieder bekommt. Also ich gebe ein, ich möchte ein Haus bauen und bekomme dann zurückgemeldet, Dach, Garage, Nebengebäude oder so, das ist dann regelbasiert. Aber Chatbots gibt es, glaube ich, schon einige, auch bei Kommunen, die ganz gut funktionieren mit KI. Ja, das kann ich auch nochmal bestätigen. Also es gibt ja diese emotionssensitiven KI-Bots, also quasi K3 sozusagen, Stufe 3, wenn du jetzt sagst mit Stufe 1. Das kann dann sozusagen erkennen, in welcher Stimmung bist du gegenüber. Ja, also wie sprichst du vom Tonfall her, mit welcher Geschwindigkeit sprichst du? Wie ist zum Beispiel, wenn du Videochat machst, quasi auch deine Gesichtszüge, ja, die werden dann vermessen sozusagen vom KI-Bot. Und das kann man ganz gut einsetzen, wenn so Eskalationsszenarien, zum Beispiel auch im Sozialbereich, ja, drohen, ja. Also es gibt Terminvereinbarungen, gerade jetzt im virtuellen Bereich zum Beispiel, und der Sachbearbeiter wird vom stark emotional aufgeladenen Hilfeempfänger bedroht, ja, an der ganzen Stelle. Das kann ich natürlich theoretisch auch über Eingabe vor Ort machen und da kann ich natürlich sofort Strafanzeige etc. oder eben auch Zugriff. Also manchmal ist es ja vor Ort auch in einem separaten Raum, dass ein Kollege zur Hilfe kommen muss. Da kann man das zum Beispiel einsetzen, um Alarmsignale etc. sowas zum Beispiel auszulösen. Lösen an der Stelle. Im Bereich Bilderkennung kann ich zum Beispiel sagen, da kenne ich eine Kommune, die mit so dem Thema innerstädtisches Waldsterben experimentiert. Das heißt, da gibt es eine Drohnenflugkamera, die sozusagen Baumwipfelkronen, ja, aufgrund von Umweltschäden vermisst und automatisch sozusagen im gesamten Gebiet feststellt, autonom, aufgrund von gewissen Witterungsdaten sozusagen, wo es wahrscheinlich die Schäden zum Beispiel für Grünanlagen am höchsten quasi und empfiehlt Gegenmaßnahmen, um zum Beispiel da Nachhaltigkeitsschäden abzuweisen und so weiter. Ja, das entscheidet autonom, in welchen Gebieten sozusagen dann Vermessungen stattfinden, liefert die Daten auf quasi und automatisch prognostiziert zum Beispiel dann Handlungsempfehlungen für die Datenbauämter zum Beispiel oder sowas quasi, was sollten sie machen oder auch Schädlingsbefälle oder sowas an der ganzen Stelle. Also sowas gibt es da schon, würde ich behaupten, an der ganzen Stelle, aber es ist noch nicht die Masse. Und für mich ist eher nicht interessant die Leuchtturmprojekte mit was wäre toll, was man sich anschaffen könnte, sondern wo ist eigentlich das effektiv gerade? Also sehr häufig muss ich sehr viel Geld investieren und ich muss ja sehr viel Entwicklungsarbeit leisten, um einen gewissen Effekt zu haben. Aber eigentlich suchen wir Szenarien, wo ich gut skalieren kann. Also wo ich gut sagen kann, da habe ich mit einem niedrigen Einsatz quasi sehr viel vom Bot an der ganzen Stelle. Ja. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, da nochmal gezielt für Kommunen, die sich da interessieren in dem Feld, herauszufiltern, was ist etwas, was mir dauerhaft wirklich viel bringt an der ganzen Stelle als Einsatzszenario. Das würde ich gerne nochmal mitgeben. Ja. Das ist wichtig, definitiv. Das hast du eben gesagt, dass dieses tolle Beispiel, das du genannt hast, mit der Drohne und dem Baumbefall, Schädlingsbefall, das setzt noch nicht die Masse ein, kann ich mir gut vorstellen. Wie bekommt ihr denn, und vielleicht nochmal so der Hinweis auch auf euer Buch, sind es so Anweisungen oder Handlungsempfehlungen in dem Buch gewesen, dass ihr auch versucht, solche tollen Beispiele dann zu vervielfältigen? Wie kommt der Prozess? Ihr seid wahrscheinlich eine kleine Community von Enthusiasten für KI-Verwaltung. Wie ist der Austausch? Wie kommt ihr zu Projekten oder wie könnt ihr die Projekte weitertragen? Ja, also ich glaube, die Community ist noch nicht mal wirklich klein, oder? Also die ist überhaupt erst im Beginnen. Also ich glaube, unser Buch war das erste, was sich jetzt im kommunalen Bereich überhaupt mit dem Thema beschäftigt hat. Und wir haben explizit versucht, möglichst viele Beispiele aufzuzeigen, damit Kommunen eben die Möglichkeit haben, das aufzugreifen. Und zwar aufzugreifen in der Art, wie sie es brauchen. Also eben nach den verschiedenen Arten zu clustern, also der Bilderkennung und irgendwie Predictive und solche Sachen, dass man das aufgreifen kann, dann kann er sagen, okay, da macht jetzt einer Predictive Maintenance für seinen Abwasserkanal, aber ich habe hier was anderes. Kann ich das da auch einsetzen, um irgendwelche Schäden an irgendwas zu finden? Ja? Also um das auch übertragen zu können. Wir raten im Buch auch davon ab, sich nach den Smart City Bereichen der KI anzunähern. Weil da kommt man nämlich immer in die Sphären, dass man das Problem hat, man hat eine gute Lösung gefunden, kann die dann aber nicht richtig übertragen, weil das gehört zu einem ganz anderen Arbeitsbereich. Also wir raten dazu, es eher von der Technik der KI oder der Digitalisierung plus der kleinen KI-Komponente zu sehen und dann zu schauen, kann ich das jetzt im Umweltamt gebrauchen, was ich vielleicht auch im Sozialamt gebrauchen kann. Also die Übertragbarkeit, auf die Übertragbarkeit zu schauen. Ja, und definitiv, dass man einfach diesen Hype, also solche Worte sind ja jetzt häufig als Buzzwords verwendet, ja, hier Deep Learning, Machine Learning, Predictive Maintenance, Data Analytics, ja, Data Lakes, die wir alle hier bauen müssen und so weiter. Also mir war es sehr wichtig, dass man mal von diesen Thematiken wegkommt, um das irgendwie so als Statussymbol zu sehen. Ich muss jetzt auch mich irgendwie engagieren und ein KI-Projekt anfangen, obwohl ich jetzt überhaupt keinen Bezug dazu sehe, wie mir das weiterhilft, was mir das konkret jetzt überhaupt für Szenarien bildet und so weiter, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass KI etwas ist, das sich seit den 1970er Jahren einfach peu à peu entwickelt, aus der Mustererkennung kommt und man aber daraus quasi mittlerweile schon die Einsatzszenarien fürs praktische Arbeiten quasi eben im Alltag dann eben für sich selber entscheiden muss und dann mit einem guten Partner umsetzen sollte in Projekten. Wir haben jetzt ja ganz speziell im kommunalen Bereich das Phänomen, dass jede Kommune ihr Ding selbst macht. Und gerade bei KI kann uns doch eigentlich helfen, wenn so viele Kommunen wie möglich sich zusammentun, ihre Daten zusammenwerfen und so eine KI aus noch mehr Daten arbeiten kann oder lernen kann. Habt ihr da Bestrebungen, die Kommunen da entsprechend zusammenzubringen, in Arbeitsgruppen, in formellen, informellen, je nachdem, dann die richtigen Leute miteinander reden lassen, zu vernetzen? Ja, also ich bin schon so ein bisschen am Netzwerken jetzt bei uns in Hessen, dass wir in Richtung OZG, Digitalisierungsfabriken, da sind ja viele Kommunen, die sich beteiligen, dass ich da so ein kleines Forum eröffnen will, die basteln jetzt auch an der Plattform, dass man da ein bisschen in Kontakt kommt. Ansonsten halte ich Vorträge, versuche mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Also ja, man muss die Interessierten so ein bisschen einsammeln gehen. Es kommt nicht von allein zusammen. Aber es ist ein guter Ansatz, ja. Also bei uns gibt es auch Entwicklergemeinschaften, OZG-Leistungen. Und für mich ist es der nächste Schritt dann. Also wenn ich jetzt mal intelligente Formularassistenten habe, mal die Daten überhaupt erheben kann auf virtuelle Art und Weise, dann wird es Sinn machen, quasi Datenpools anzulegen, die interkommunal auch ausgetauscht werden können, weil dann ist man eh interkommunal am Arbeiten an der ganzen Stelle. Und daraus bildet sich dann ein großer Pool, in dem man unterschiedliche Modelle auch entwickelt und künftig sicher auch gedacht jetzt in Beteiligungen zum Beispiel ein Geschäftsmodell draus machen kann, ja, dass die Kommune sich selbst auch daraus trägt, indem man quasi gebührenfinanzierte sozusagen KI-Anwendungen oder sowas in die Richtung tatsächlich auch dann auch sozusagen als ja, Service sozusagen Business Model an sich dann weiterentwickelt. Das ist ja auch ein Thema, wo es immer heißt, ich bin nicht handlungsfähig, aber ich kann ja auch über Betreibermodelle zum Beispiel selbst sozusagen Anbieter von solchen Lösungen werden. Da sind die Potenziale dann da, wenn man es an verschiedenen Standorten gemeinsam in Pools erhebt. Ja. Habt ihr euch mal mit dem Next-Netzwerk auseinandergesetzt? Da gibt es ja verschiedenste Communities, die sich genau um solche Themen kümmern. Also ich kenne jetzt ganz speziell eine Community, die sich mit RPA auseinandersetzt, ist das vielleicht ein Ansatz für euch, um hier noch mehr Kommunen miteinander zu vernetzen, wer Interesse hat, da mitzumachen, da quasi so eine Community zu leiten? Ja, die Machine Learning Community gibt es schon bei Next. Die gibt es schon? Ja. Es gibt auch Chatbot-Community explizit an der ganzen Stelle zum Beispiel. Und es gibt, was auch nicht zu unterschätzen ist, eine Community, die sich über so Inhouse-Consult und solche Themen unterhält. Bei Inhouse-Consulting generiert ja eigentlich die Anwendungsfälle für die Technik an der ganzen Stelle. Also wenn ich von der Prozessseite her komme, wie gewisse Abläufe standardisierbar, optimierbar sind, dann generiere ich über die Community eigentlich ja die abstrakt rechtlichen Fallszenarien, quasi die dann vielleicht mittels der technologischen Komponente dann zusammengeführt werden. Und das ist dann ganzheitliche Digitalisierung im einen Sinne. Ja. Christian, du hast eben gesagt, die ersten Beispiele, wenn ich es richtig verstanden habe, sind 70er Jahren. Kannst du mal sagen, wie man da angefangen hat? Und vielleicht, Tabea, da mal so der Ausblick, wo geht das Ganze eigentlich hin? Was sind so die Szenarien, wo ihr sagt, da haben wir richtig Spaß dann dran, da kommt richtig Effizienz in die Prozesse? Ja, also in den 70er Jahren war IBM zum Beispiel federführend in dem Bereich, wo es darum ging, automatisierte Datenabgleiche zu machen. Ja, da ging es also darum quasi, wie erkenne ich zum Beispiel Fehler in Produktionsanlagen, in großen maschinellen Produktionsanlagen, wie kann ich den Ausstoß zum Beispiel an nicht verwendbarem Material sozusagen dadurch lindern, indem ich sozusagen verschiedene Datensysteme im Hintergrund laufen ablasse, wieso gibt es da Abweichungen zum Beispiel. Ja, das sind so Analyseverfahren in der ersten Zeit gewesen. Diese Mustererkennung kommt auch tatsächlich stark von der Bildabgleichsuche. Ja? Also wo gibt es zum Beispiel im Print- oder im Druckbereich zum Beispiel Abweichung von Bildpunkte und so weiter. Also das waren so die ersten Erhebungen, die ich kenne zum Beispiel, ja? Um da die Anfänge von künstlicher Intelligenz zu setzen. Zwischendurch kam dann die Rasterfahndung, oder? Ja, also natürlich quasi ist wahrscheinlich der Bereich am interessantesten natürlich, aber da wissen wir am wenigsten drüber offiziell an der Stelle, ja, was alles so Strafverfolgungsbehörden und so weiter mit KI vielleicht auch machen oder wenn es ums Abhören von verschiedenen Personen oder etc. vielleicht geht, ja. Das ist natürlich ein Bereich, der sehr sensibel ist und da werden wir auch nie die offizielle Wahrheit wahrscheinlich hören, bin ich der Meinung. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja verschiedene Entwicklungsfelder auch für die Zukunft quasi, die bisher noch sehr unbekannt sind. Ja, an der Stelle. Magst du da was nennen, Tabea? Naja, also ich hoffe, dass es intern dazu kommt. Ich hatte vorhin schon Posteingang gesagt, also ich glaube, da kann es einfach eine große Entlastung in diesen Massenverfahren einfach geben, also indem wir viele gleiche Tätigkeiten haben, die dann in denselben Prozess einlaufen. Also gerade Postbearbeitung, wenn ich mir denke, das läuft gleich an den richtigen Sachbearbeiter und der kriegt auch schon mal einen Antwortvorschlag, das ist ja schon mal eine große Entlastung, zumindest für eine große Stadtverwaltung. Dann Beschwerdemanagement, hattest du, Christian, schon angesprochen mit der Sentimentanalyse. Ich glaube, das kann auch schon mal viel bringen, indem man da einfach schon mal vorsortiert. Also wen muss man jetzt schnell weiterleiten? Wer kann vielleicht noch eine Minute in der Warteschlange warten? Ne? Also da hoffe ich, dass es intern zu einer Entlastung kommt. Was insgesamt die Entwicklung betrifft von KI, denke ich, dass wir zum Beispiel in der Mobilität noch eine große Entwicklung vor uns haben mit dem autonomen Fahren. wo sich dann verschiedene Techniken eben zusammensammeln sozusagen, also das autonome Auto dann mit der IoT von Watson zum Beispiel und den APIs, Speech-to-Text, Text-to-Speech, Natural Language Processing, wo ich dann mit meinem Auto innen rede und frage, brauche ich heute den Schirm, wenn ich rausgehen möchte, und der weiß dann schon, dass ich eigentlich nach dem Wetter frage und sagt, ja, du brauchst den Schirm, nimm den schon mal mit raus, es regnet in 3 Stunden oder so. Ich denke, in der Mobilität wird es da noch eine große Entwicklung geben. Ansonsten haben andere Branchen uns dann ja schon sehr viel voraus, von denen wir, glaube ich, viel abgucken können einfach. Also da gibt es ja schon sehr viel Entwickeltes und da können wir auf einiges auch schon zurückgreifen, obwohl wir ja doch in der öffentlichen Verwaltung dann immer wieder unsere Spezialitäten haben. Was sind das für Beispiele, die du meinst? Ja, zum Beispiel Banken und Versicherungen sind uns ja schon sehr voraus, zum Beispiel in der Prüfung von, Christian hat es vorhin schon gesagt, in der Prüfung von Textunterlagen zum Beispiel. Also wenn wir jetzt eine Rechnung bekommen, die von einem Träger kommt, also wir geben Geld aus, ne, dann kann eine KI das relativ schnell prüfen, ob das ist, was beantragt wurde, ob das identisch damit ist, ob die Leistungen in Ordnung sind. Könnte auch nur ganz einfache Sachen schon abgleichen. Stimmt das mit dem Umsatzsteuergesetz zusammen? Also solche Dinge, das können wir uns aus anderen Branchen schon holen. Da gibt es schon relativ fertige Lösungen. Natürlich müssen wir das für uns immer anpassen. Ja, also gerade der Dienstleistungssektor, also wie ich Signale von den Nutzern deute und dann in andere Handlungen ummünze, ja, also dieses zielgruppenspezifische Handeln, also muss ich jetzt zum Beispiel gewisse Leistung viel einfacher in einfacher Sprache erklären, damit es derjenige versteht oder sowas, ja, da kann ich quasi im elektronischen Dienstebereich zum Beispiel automatisch erkennen, aufgrund der Fehlerhäufigkeit von Eingaben, aufgrund von der Formulierung von irgendwelchen Angaben in Anträgen quasi, okay, der Nutzer braucht vielleicht andere Hinweistexte, um besser sozusagen uns die Daten liefern zu können oder sowas. Das kann ad hoc ein System dann auch umschalten, um zu sagen, ich gebe jetzt quasi andere Hinweise, damit quasi die zielgerichtet das bekommen, was sie uns brauchen zum Beispiel. Ja. Also diese Personas-Thema und so weiter zum Beispiel, das kann eine Intelligenz erkennen aufgrund von Eingabegeschwindigkeit, Fehlerhäufigkeit zum Beispiel und sowas. Auch Themen wie im Geodatenbereich zum Beispiel, ja, wenn es um 3D-Stadtmodellierung zum Beispiel in solche Themen geht, da sind wir sicher sehr weit hinten dran, was im Bereich zum Beispiel virtueller Tourismus oder so entstehen kann. Ja, also mache ich jetzt Urlaub wirklich in Corona schwierig oder mache ich vielleicht im virtuellen Bereich sozusagen eine 3D-Erkundung durch New York, ja, keine Ahnung, live sozusagen und bekomme dann automatisch aufgrund von meinen Interessen geleitet verschiedene Ziele, die ich ansteuere und kann ich vielleicht über Shop-Systeme mir Souvenir nach Hause schicken lassen, wie es dann wirklich vor Ort gewesen wäre oder so. Da kann es vielleicht klingt auch klingt aber bitter, Christian, Entschuldigung. Ja? Schlimm? Ja, hast du da Schmerzen? Ich hänge so den Urlaub träum schon mächtig hinterher und jetzt kommt mit virtuellem Rundgang durch New York. Oh nee. Naja, ich weiß es aber ja nicht. Also man muss sich langsam einstellen, weil wir wissen ja auch nicht, was nach der nächsten Welle kommt, die sicher anstehen wird, ja. Also ich meine, man muss ja immer ein bisschen vorbauen und den Markt bedienen und da ist natürlich schon die Geschichte. Wir haben ja Geodaten als Kommunen theoretisch, ja, die wir auch verarbeitbar machen könnten und warum nicht was Sinnvolles damit machen, an der Stelle zum Beispiel. Ja. Also ich finde es schon auch gut, wenn man das mal so ein bisschen abseits der Kernverwaltung betrachtet, ne? Also abseits vom Posteingang sozusagen, und das vielleicht schon auch auf den kulturellen Bereich überträgt, also auch Museen. Ich finde das schon eine ganz gute Idee, also Tourismus, Museen, kulturelle Veranstaltungen einfach halt auch als virtuelles Erlebnis anzubieten und das dann auch mit KI zu verbinden. Also ich glaube, das kann schon die Zukunft sein. Was ist die Verbindung von Kultur mit KI, die du jetzt angesprochen hast? Oder kulturelle Veranstaltung? Naja, das fängt auch wieder beim Chatbot an, ne? Geht dann über die Augmented Reality, Virtual Reality, ne? Und was Christian schon so ein bisschen aufgezählt hat. Ja, und dann gibt es natürlich bestimmt Bereiche, die uns momentan noch gar nicht auffallen. Ne? Dass man irgendwelche Kunstszene zum Beispiel. Intelligente Kunst, ja. Ja, genau. Da brauche ich jetzt keine KI, aber da gibt es ja theoretisch auch so Möglichkeiten über virtuelle Brillen, die mir dann ganz was anderes anzeigen, ja, an der ganzen Stelle, als ich wirklich sehen würde vor Ort bei einem Gemälde oder so. Ja, da gibt es auch spannende Experimente im gesamten Digitalisierungsfeld. Ja. Was aber auch schon ein toller Ausdruck ist, intelligente Kunst. Da können wir jetzt auch nochmal eine Stunde drüber sinnieren, was das eigentlich bedeutet. Aber ja, Ich habe vorhin immer wieder gesagt, so, na, die Kosten und so. Was kostet denn so ein Bot heutzutage? Ungefähr. Ja. So ein halbwegs gut trainierter, kann man den. Ja, also ich bin immer, wenn du jetzt schon sagst, so gut trainiert, ne, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Ne? Man versucht ja so, also die Werbung geht momentan so, 5.000 Euro kriegst einen trainierten Chatbot und der ist super, ja, also würde ich von abraten. So, es ist also ein richtig guter Chatbot, würde ich sagen, so niedrig sechsstellig schon passt. Also 50.000 gibt es vielleicht auch schon einen, aber man muss schon bis 100.000 rechnen, wenn er richtig gut sein soll. Ich würde auch abraten, das vornehmend für ein zu großes Feld zu benutzen. Also nicht über die komplette Bürgerverwaltung, sondern erstmal mit einem Anfang, der vielleicht fürs Straßenbauamt ist oder für irgendeinen anderen Anwendungsbereich, bei dem man einfach die Worte eingrenzen kann, die Sätze eingrenzen kann und das ein bisschen spezifischer machen, weil dann hat der Nutzer nämlich auch viel mehr Spaß damit. Der bekommt dann viel bessere Antworten. Ja, aber so in dem Bereich liegt es, also bis 100.000 kann man schon gut anlegen. Und auch darüber hinaus, also nach oben sind da, ja, glaube ich, also kann auch 200 sein. Ja, also ich glaube, es ist zu unterscheiden quasi, wirklich bringt mir das wirklich die hoffen Möglichkeiten. Ich kenne zum Beispiel Möglichkeiten, wo du eigentlich eine monatliche Pauschale, du kannst sowas ja mieten, du musst nicht immer eine Kauflösung haben an der ganzen Stelle, und da kostet dich zum Beispiel für ein niedriges Monatsgehalt eines Sachbearbeiters, ja, also für, keine Ahnung, 3.000 Euro monatlich oder so, kannst du halt vielleicht auch 5 Sachbearbeiter auf so RPA-Ebene schon ersetzen, ja, der mir eine spezifische Funktion macht. Da kann ich als Beispiel zum Beispiel jetzt Corona-Impfzentrum nennen, ja. Also weg mit dem Fax hier mit der Datenstatistikerfassung melden, her mit den Scan-Lösungen, die sozusagen Ergebnistests sozusagen erfassen, automatisch in der Datenbank anlegen, weitermelden sozusagen ans Gesundheitsamt sozusagen zentral bündeln und Datenerfassung machen und gleichzeitig SMS-Versand des Ergebnisses an den Kunden zum Beispiel. Ja. Sowas gibt es zum Beispiel für ein niedriges Monatsgehalt, dass ich mir sozusagen schon anschaffen kann, also wirklich im RPA-Bereich mit dazu. Und das fände ich jetzt viel effizienter, wenn ich sage, ich experimentiere jetzt mal in irgendwelchen Hunderttausenden Invests, in irgendwie wirklich ausgefeilte KI oder so. Also ich glaube, also meine Empfehlung wäre, niedrigschwellig anfangen, gute Szenarien sich überlegen quasi und dann einfach einen Partner suchen. Das haben wir hier in Nordbayern zum Beispiel, ja, gibt es Landratsämter, gibt es Städte, die haben so ein Modell für Corona, ja, wo quasi ein virtueller zusätzlicher Sachbearbeiter auch schon 24 Stunden durch Daten erfasst sozusagen, Testergebnisse übermittelt und aufbereitet und so weiter. Ja. Und da ist es, glaube ich, viel besser angelegtes Geld als wie in tollen High-End-Lösungen. Ja, so ein virtueller Sachbearbeiter schafft 3 Schichten am Tag. Ja, zum Beispiel 24/7, der hat auch keine Urlaubsansprüche und der hüstelt auch nicht mal, wenn es sozusagen drum geht. Na, an der Stelle. Also, der wird Personalrat gleich mit ins Spiel, ne? Hat der Urlaubsanspruch? Ja, also es geht darum quasi eher, wo Leistungskontrolle festgestellt wird, ja, wie viel effizienter ist denn jetzt der Bot im Verhältnis zum Menschen, ja, Leistungskontrolle ist ja immer vom Personalrat sozusagen abzusegnen, solche Erhebungen, aber wenn ich jetzt sage, ich möchte ja dauerhaft eine Datenmeldung sicherstellen zum Beispiel und so weiter, dann ist es aus meiner Sicht völlig legitim zu sagen, ich möchte ein Ausfallrisiko kaschieren. Weil was passiert, wenn Corona in der Teststation ausbricht, ja, unter allem Personal, das quasi Kontakt zu allen Impfkollegen gehabt hat, das kann der Bot wahrscheinlich weniger dieses Risiko ausstrahlen wie der Mensch an der Stelle. Um das Ganze vielleicht noch einmal mit aufzugreifen, also es braucht in der öffentlichen Verwaltung keine Angst um seinen Job haben. Also es gibt genügend Jobs und ganz im Gegenteil, eigentlich sollten alle froh sein, wenn es noch mehr Bots und noch mehr KI gibt. Weil das dann den Job einfach leichter macht. Und für die beratungsintensiven Aufträge, da kann sich dann der Sachbearbeiter dann nicht nur 15 Minuten Zeit nehmen, sondern vielleicht mal 30 Minuten. Oder vielleicht sogar einen Vororttermin machen kann im Altenheim oder im Ausländerwohnheim oder wo auch immer. Also ich glaube, Angst um seinen Job braucht keiner haben. Und wenn ich mir die Nachwuchs anschaue, wie viel Nachwuchs reinkommt aktuell in die öffentliche Verwaltung, da müssen wir eher Angst haben, dass die Verwaltung ausstirbt. Ja, also viele Stützprozesse, wie sie so schön heißen, also unterstützende Routineaufgaben sozusagen. Also im RPA-Feld, da sehe ich viel Einsatzmöglichkeiten für autonome Systeme tatsächlich und damit eben, wie du sagst, Serviceverbesserung bei den wirklichen beratungsintensiven Bereichen oder bei komplexen, neuartigen Szenarien. Da wird es weiterhin federführend meiner Meinung nach der Mensch bleiben. Dann haben wir auch diese Ethikthemen draußen mit. Ist der Bot mein Chef zum Beispiel irgendwann, ja, an der ganzen Stelle gibt er mir die Anweisung und ich muss das ausführen, was mir die Maschine sagt an der ganzen Stelle, weil die sehr, sehr viel mehr weiß an Unterlagen und so weiter. Also mit diesen ganzen Themen vorwegzugreifen, das halte ich für kein Zukunftsszenario, das in irgendeiner Art und Weise berechtigt ist, um das anzudenken an der Stelle. Jetzt habt ihr eben immer von den trainierbaren Bots oder auch bei den Kosten, der Bot hat dann schon so viele Trainingsstunden hinter sich. Wer trainiert denn diese Bots? Da muss ich mir da irgendwie ein kleines, indisches Zentrum vorstellen, wo die Jungs sitzen und die trainieren, oder ist es dann wirklich aus der Verwaltung heraus? Ja, also der Data Scientist, wie es so schön heißt, der wird irgendwann mal hoffentlich auch in der öffentlichen Verwaltung Einzug halten als sozusagen Berufsfeldgruppe, ja. Also Leute, die gut Daten analysieren, aufbereiten können, modellieren und dann eben auch über Deep Learning sozusagen als Trainingsszenarios entwickeln können. Das wird etwas sein, was wahrscheinlich eine Weiterentwicklung des Verwaltungsinformatikers irgendwann sein wird, weil er eben auch die Ahnung hat, haben muss, wo ist es ein gültiges Einsatzszenario. Ja, also das wird eine Art von interner Prozessautomatisierung, Optimierung werden, wo ich viel mehr als jetzt bewusst halten muss, mit welchen Daten habe ich im Zugriff, wie kriege ich auch die Daten in einem Zyklus aktualisiert. Zum Beispiel, ja, also wie ich, es hilft mir nichts, einen Kanal aufzumachen, wo ich einmalig Datenbestand zum Beispiel erheben kann und dann nur mit sehr viel Aufwand sozusagen Daten modellieren und quasi auf den aktuellen Stand bringen muss, sondern ich muss überhaupt die Struktur der Datenerhebung überlegen und auch die Kompetenz bei mir haben, um Teams intern auszubilden, die sowohl Fachliches haben, aber auch die Methodik, um sinnvoll mit KI-Bots umzugehen. Und da muss man lernen, denke ich noch. Ja, Daten eben in einer gewissen Qualität, in einer gewissen Menge schon selbst bereitstellen zu können. Ich glaube, das ist schon mal so die Einstiegshürde für die Kommunalverwaltung. Und dann kommt natürlich, also mit diesen Daten trainiere ich dann das Modell. Und wenn ich dann vielleicht nicht gerade den passenden Algorithmus habe, dann muss ich da schon noch einiges probieren. Also da ist man noch nicht in dem Bereich, in dem man für bestimmte Anwendungen bestimmte Standards zur Verfügung stellen kann. Also es wird viel herum experimentiert und probiert von den Data Scientists, bis man dann zu einer bestimmten Ergebnis Wahrscheinlichkeit kommt. Man muss dann auch immer selbst entscheiden, was reicht mir aus an Vorhersagekraft quasi der KI. Was ist für mich ausreichend? Also reichen für mich 98% Wahrscheinlichkeit oder brauche ich 100? Bin ich jetzt in dem Bereich der Medizin, in dem ich den Krebs halt genau vorhersagen möchte und möchte auch keine falsch positiven Ergebnisse dabei haben? Bin ich in der Verwaltung? Geht es um Leib und Leben? Oder um welche Bereiche geht es dann? Also da ist auch nochmal ein Bereich, den es zu entscheiden gilt, in jedem Fall einzeln aus meiner Sicht. Wenn wir uns jetzt in 10 Jahren in dem Podcast hier wieder treffen, dann sind wir wahrscheinlich nicht nur einer der am meistbesuchtesten Podcasts in Deutschland, weil die Verwaltungsmodelle so vorangeschritten ist. Aber wie würdet ihr dann sagen, wie hat sich das Thema KI in der öffentlichen Verwaltung, in der Kommunalverwaltung durchgesetzt? Wo stehen wir dann da? Was ist so euer Ausblick? Also als erstes würde ich sagen, wir treffen uns wahrscheinlich nicht mehr. Das sind dann höchstens noch Avatare von uns. Welche geklonten etwas. Also, ich denke der schon, digitale Zwilling kommt dann wieder ins Spiel. Ja, genau. Da kommen dann die verschiedenen digitalen Zwillinge von uns. Ja, können wir uns dann einen von uns auswählen, ja, den wir hier zum Einsatz bringen für die Diskussion. Ja. Da unterhalten wir uns über den digitalen Drilling dann an der Stelle wahrscheinlich. Ja, je nachdem, wen du schickst, Christian, ne? Ja. Welche Ausprägung von dir? Ja. Ein Hochdeutsch mit Christian. Ach, tatsächlich, so schlimm. an der Stelle. Ja, ich versuche natürlich auch hier meinen Bot dann anzutrainieren und tatsächlich die Dialektik etwas abzumildern, ja. Also ich würde sagen, wir sind ein Stückchen weiter, aber die Entwicklungszyklen der öffentlichen Verwaltung zeigen, ja, man lernt zwar, aber man lernt langsam. Dementsprechend würde ich jetzt nicht so in diese Zukunftsschiene gehen mit, wir haben komplett autonome Entscheidungssysteme und wir füttern nur noch die politische Ebene für Leitebenen, sondern ich würde sagen, wir haben einen intelligenten, also im besten Falle einen intelligenten Weg gefunden, um sozusagen gezielte Einsatzszenarien für eine grundlegende Datenverarbeitung herzubekommen. Wir haben effiziente Kostenstrukturen, wo wir sagen, das ist auch erschwinglich für auch kleinere Verwaltungen. Und wir haben was gefunden, wo wir uns interkommunal ausgetauscht haben, einen Datenpool haben und verschiedene Musteranwendungen auch gegenseitig uns zur Verfügung stellen an der ganzen Stelle, um dann eben auch die drohenden Personalausfälle kompensieren zu können. Ja, an der Stelle. Das, wenn uns gelingen würde, wäre für mich ein sehr positives Zukunftsszenario. Ich finde das eine sehr schöne Zusammenfassung. Tabea, hast du da noch Ergänzungen? Ja, also für mich ist immer so ein bisschen der Leitspruch, die KI als Werkzeug und der Mensch als Entscheidungsträger. Ja, das kanalisiert alles auf einen Punkt. Ich muss nochmal Bildbearbeitung jetzt rein, so um die Klammer für den Anfang zu bekommen. Das fand ich ein ganz tolles Beispiel, wenn es da wieder mit der Bildbearbeitung am Anfang. Aber es wäre jetzt nur eine rhetorische Frage. Ich möchte mich bei euch allen bedanken. Ich würde den Podcast gerne jetzt hier beschließen. Vielen Dank. Es hat mir einen schönen Einblick gegeben in KI in der öffentlichen Verwaltung. Ich hoffe auch, die Zuhörer haben da ein bisschen was mitnehmen können. Tabea, Christian, vielen Dank, dass ihr da wart. Dirk, danke, dass du wieder mal dabei warst. Und oh, es klingt schon wieder nach Rüge. Mann. Ich hab's Quartalsende, Mensch. Genau. Nee, es hat mir auch riesen Spaß gemacht. Ich finde echt, ist ein super spannendes Thema. Und allein die Beispiele sind so plastisch. Ich glaube, wir müssen uns öfter austauschen, einfach diese Beispiele mehr in die Breite bekommen. Dann wird's richtig spannend. Und Christian, dann sind wir in 10 Jahren weiter, als du dir vorstellen kannst. Genau. Ich lasse mich danke überraschen. Dann vielen Abend. Dank und einen schönen Abend allen. Eine Produktion vom Podcast Funkhaus.